Wer hier wohnt, kämpft um Rhythmus und dann, wer Muskelnutzer findet Geld. Geld. Und fließt im Rhythmus und dann, der macht aus Gegenstand Geld, die ganze Erde wird lang, Geld und da. Dieser Winter friert nicht gleichmäßig, jede Mark bringt bei Kältetemperatur. Und sicher friert der Arme, der Mensch da, der sich Währung formuliert. Sein Wörter Schatz hat das Zeug zum Systemstar. Was dem mag nicht wahr? Ein scharfes Wort hat das Zeug zum Systemstar. Systemstar. Was dem mag nicht wahr? Kämpft im Rhythmus und dann die ganze Erde wird blank, Geld und Tor. Wer hier wohnt, da kämpft im Rhythmus und dann die ganze Erde wird blank, Geld und Tor. Sicher friert die ganze Sackstraße, die sich Währung formuliert. Eine Mark im Sinn und einer das Geld. Schlechtes Geld mit gutem Geld erschlagen.